Die Solarrundfahrt Boote Ongnu 1, Ongnu 2 und Ongnu 3 sind auf dem Fluss Taedong in Pyongyang in Betrieb gesetzt worden. Die Techniker der DVJK schufen mit eigener Kraft und Technik das Steuerungssystem der Schiffe, deren Triebkraft die Solarenergie ist. Die Solarrundfahrtboote fahren in der Stoßzeit zwischen den Ufern am Kim Il-sung-Platz und am Monument der Zhuzhi-Ideologie für die Hauptstädter hin und her. Neben der Rundfahrt für die Werktätigen der Hauptstadt werden auch den Gästen im In- und Ausland die Tourismusfahrt und die bestellte Rundfahrt angeboten.